ich für dich fand. Ein Stern so klein, so nah, sieh genau hin, es ist wunderbar. Mach deine Augen zu, lass dich einfach gehen. Verstehen, das ist wunderbar. Es ist wunderbar.